Schöne Zahlen. Es gibt noch weitere Beispiele für problematische Vermittlungsmaßnahmen von Jobcentern. Überproportional oft vermitteln die Behörden Arbeitslose anstatt an feste Arbeitgeber an Zeitarbeitsfirmen. Obwohl in der Branche insgesamt nur 1 Million Menschen arbeiten und damit weniger als 3% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land, vermittelten die Behörden im ersten Halbjahr 2018 fast jeden dritten Arbeitssuchenden an eine Zeitarbeitsfirma, eine riesige Zahl. Das ging aus einer kleinen Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmecke hervor, die Ende März 2019 veröffentlicht wurde. Für die Betroffenen bedeutet dies, dass sie nicht nur weniger verdienen, als wenn sie direkt an Unternehmen vermittelt würden, sondern auch, dass die Vermittlung wenig nachhaltig ist. Das schrieb sogar die zuständige Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium in ihrer Antwort an Müller-Gemmecke. Die Beschäftigungsdauer sei dort deutlich niedriger als bei festen Arbeitgebern. Die Leiharbeit, in die all diese Menschen, immerhin 780.000 im ersten Halbjahr 2018, vermittelt wurden, war für ziemlich viele von ihnen ziemlich schnell wieder beendet. Bei fast 2/3 der Vermittelten endete die Beschäftigung in der Leiharbeitsfirma schon nach spätestens einem halben Jahr wieder. Die Vermittlungspraxis der Bundesagentur für Arbeit ist also Beispiel par excellence dafür, dass die Arbeitslosenstatistik auf dem Papier zwar oft toll aussieht, tatsächlich aber das Papier es gar nicht wert ist, auf dem sie gedruckt ist.